Der Zauberladen. Nach Motiven von H.G. Wells. Von Thomas Tippner. Gelesen von Matthias Ernst Holzmann. Erstes Kapitel. Aus der Ferne hatte ich den Zauberladen, nachdem mein Sohn Jip so verrückt war, schon mehrmals gesehen. Immer wieder war mein Blick auf ihn gefallen und hatte mich neugierig, aber nicht wissbegierig gemacht. Natürlich fragte man sich im Stillen immer, was wohl alles in so einem Laden zu finden sei. Die kindliche, in einem steckende Freude war so groß, dass man sich auf dem Weg zur Arbeit unweigerlich fragte, wie es wohl war, wenn man aus einem Hut eine Taube ziehen oder in einer zusammengerollten Zeitungsseite Milch verschwinden lassen konnte. Die Freude verschwand allerdings ebenso schnell wieder, wie sie in einem zum Tragen kam, wenn man den Kopf rasch wieder mit anderen, wichtigeren Dingen voll hatte und sich um alltägliche Sachen kümmern musste. Deshalb war ich wohl auch so überrascht, als ich in Gedanken noch einmal die letzten Gespräche mit meinem Vorgesetzten durchging, dass ich den Zauberladen in der Regent Street vorfand und nicht, wie ich immer dachte, in der Oxford Street. Natürlich mögen Sie jetzt sagen, dass ich mich eben getäuscht hatte. Was ja passieren kann, wenn man einer wichtigen Arbeit nachgeht und sich auf Dinge konzentrieren muss, die das Wohl der Firma innerhalb weniger Lidschläge beeinflussen konnten. Eine falsche Entscheidung und die Firma verlor nicht nur viel Geld, sondern strich auch ganz schnell meine Arbeitsstelle. Das alles bedachte ich wohl, während ich grübelnd verharrte und mich darüber wunderte, dass ich hier die so charakteristische Eingangstür des Zauberladens sah. Kein anderer Händler in der ganzen Stadt schmückte seine Tür so, wie es der Besitzer des Zauberladens tat. Dort hingen Girlanden am Türrahmen und ein Specht, der aus dem Holz der Tür zu stoßen schien. Und blinzelte man, was ja nun einmal vorkam, dann war der Specht plötzlich verschwunden und man sah nur noch das Hinterteil eines Hamsters, der aussah, als versuche er, sein Heil in der Flucht zu suchen. Sonderbar, wie ich immer gefunden hatte. Aber dennoch so interessant, dass ich mich stets dazu entschließen wollte, die Tür zu öffnen und einmal einzutreten, nur um zu sehen, was sich in dem sonderbaren Laden denn wirklich befand. Das Merkwürdige an dieser Sache war nur, dass ich meine Hand nach der Klinke zwar ausstrecken, sie aber nicht herunterdrücken konnte. Es kam mir so vor, als verweigerte sie mir den Zutritt und wollte partout nicht, dass ich in das Innere des Ladens gelangte. Deshalb verstärkte ich nun meinen Griff, klopfte an die Tür und fand es sehr merkwürdig, dass mir niemand antwortete. Kein kurzgehaltenes »Jetzt nicht«, ertönte. Ebenso wenig wie ein »Wir haben gerade Kundschaft, kommen Sie doch bitte zu einem späteren Zeitpunkt wieder.« Das alles geschah nicht, obwohl ich sehr deutlich hören konnte, wie ein Kind im Inneren des Ladens vor Freude jubelte und in die Hände klatschte. Ich war mir sogar sicher, dass ich das Verpuffen von Chemikalien hörte, mit der viele Zauberer in der letzten Zeit ihre Tricks zu untermalen begannen. Na schön, dachte ich mir. Dann eben nicht. So gewinnt man ganz bestimmt keine Kunden und so wird sich der Laden auch nicht lange halten. Mit diesen Gedanken im Kopf hatte ich mich dann, stolz erhobenen Hauptes, daran gemacht, wieder nach Hause zu gehen, um den Vorfall anschließend schnell wieder zu vergessen. Er kam mir erst dann wieder in den Sinn, als ich mit meinem Sohn zusammen, an einem Samstagvormittag, durch die von Regen nassen Straßen Londons schlenderte und Jip mich plötzlich an der Hand packte und aufgeregt rief: »Da, Papa, da ist er!« »Wer ist da?« wollte ich wissen, mich schon umsehend, welchen unserer zahlreichen Bekannten oder Freunde mein Sohnemann gerade entdeckt hatte. Natürlich, und das gebe ich gerne zu, freute ich mich immer darüber, ein bekanntes Gesicht im dichten Gewirr von London zu treffen und eine kurze Unterhaltung führen zu können, um sich vielleicht für ein gemeinsames Abendessen zu verabreden oder auszumachen, dass man ein gemeinsames Wochenende auf dem Land verbringen wollte. Aber jetzt, wo ich mit Jip alleine war, genoss ich es einfach, seinen Geschichten zu lauschen, sein Tun zu beobachten und mich daran zu erfreuen, wie er über den gut besuchten Markt hüpfte und sich an den ganzen exotischen Kräutern, Gewürzen, Spielzeugen und was weiß ich noch alles begeistern konnte, die hier feilgeboten wurden. Es machte mir so eine Freude, dass ich aus dem väterlichen, stolzen Lächeln gar nicht mehr herauskam und deshalb gar nicht wollte, dass unsere traute Zweisamkeit durch ein Treffen mit einem Bekannten oder einem Freund gestört wurde. Deswegen klang meine Frage: »Wen meinst du denn?« alles andere als fröhlich. Jip aber, ganz wie es seine Art war, ignorierte meine Gefühlsregung einfach und rief: Nicht wen, Papa, sondern was? Ich blinzelte, während ich merkte, wie er mich die Straße hinunterzog und dann keuchend vor der merkwürdig dekorierten Tür zum Stehen kam und rief: Der Zauberladen! Ach der, sagte ich, winkte ab und schüttelte den Kopf. Vergiss den Laden besser. Entweder er hat geschlossen oder sie lassen einen nicht rein, sagte ich zu ihm mit einer wegwerfenden Handbewegung und versuchte gar nicht erst nach der Klinke zu greifen. Der Frust, den ich damals empfunden hatte, war von jetzt auf gleich wieder da. Ich konnte mich dessen gar nicht erwehren. Und so nahm ich Jip bei der Hand und zog ihn weiter. Dass er kräftig war, wusste ich ja, denn leider, muss ich dazu sagen, hatte er diese Kraft auf dem Schulhof schon das ein oder andere Mal zur Schau gestellt und schwächeren Klassenkameraden einen Schlag auf die Nase versetzt. Dass er aber solche Kräfte entwickeln konnte, war mir neu. Und so setzte ich ein strenges Gesicht auf und meinte: Wir gehen weiter. Papa, flehte er plötzlich. Nur eine Minute. Auch um die ist es mir zu schade, erklärte ich, konnte die Enttäuschung, den Laden nicht betreten zu können, aber einfach nicht von mir abschütteln. Jip wäre aber nicht Jip gewesen, wenn er sich von so einer drohenden Niederlage hätte abschrecken lassen. Das war eine Eigenschaft, wie ich innerlich schmunzelnd feststellen musste, die er von seiner Mutter geerbt hatte. Schon damals, als ich sie kennengelernt hatte, war meine Margaret eine bemerkenswerte und zielstrebige Frau gewesen. Diese hatte immer schon genau gewusst, was sie wollte, hatte sich dabei aber eine solche Herzlichkeit bewahrt, dass ich gar nicht anders konnte, als mein Herz an sie zu verlieren und sie nach 2 Jahren freundlichen Austauschens von Liebesbriefen zu fragen, ob sie meine Frau werden wolle. Sie hatte zu meinem Glück Ja gesagt und sich von mir vor den kirchlichen Traualtar führen lassen. Und nun, 8 Jahre später, hatten wir einen Sohn, der an mir zerrte und sich nicht einmal für einen kurzen Augenblick davon abbringen lassen wollte, weiterzugehen, bevor er einen Blick in das Schaufenster geworfen hatte. Er rief noch einmal: Bitte, Papa, nur einen Versuch. Erweichte aber mein Herz nicht. Nein, ich wollte einfach nicht. Deshalb zog ich ihn weiter und seufzte dann, als er sich einfach von mir losriss und die Arme, ganz wie seine Mutter es immer tat, wenn sie mit einer meiner Äußerungen oder meinem Tun nicht zufrieden war, in die Hüfte stemmte. »Ich will in den Zauberladen!« Ich seufzte. »Jip«, setzte ich an, »versteh doch bitte, dass die Besitzer des Ladens nicht daran interessiert sind, neue Kunden zu gewinnen. Sie haben abgeschlossen und lassen einen nicht eintreten.« »Wir haben es doch noch nicht einmal probiert«, gab er zu bedenken und ließ mich die Augen verdrehen. Was hätte ich jetzt doch für ein kurzes Treffen mit einem Freund oder einem Bekannten gegeben? Na schön, sagte ich, griff nach der Klinke und drehte mich dann, als ich sie nicht heruntergedrückt bekam, zu meinem Sohn um und zuckte mit den Schultern. Siehst du, es ist geschlossen. Man möchte anscheinend nicht, dass wir in den Laden hineinkommen. Du hast es einfach nicht richtig versucht, hielt er mir vor und griff nun, ganz einem Impuls folgend, selbst nach der golden schimmernden Türklinke und umschloss diese mit seiner kleinen, feingliedrigen Hand. Und dann drückte er die Tür auf. Beinahe so, als habe es nie einen Widerstand gegeben, geschweige denn, dass die Klinke sich meinem Griff verweigert hätte. Ich schaute, ehrlich gesagt, ein wenig verdutzt zu Jip und konnte nicht glauben, was er da gerade eben getan hatte. Wie war das möglich? Und in diesem Augenblick, glaube ich, war die Skepsis wieder da, als ich den Laden betrat. Es fühlte sich an, als begingen wir einen großen Fehler. Warum, fragte ich mich, schaffte ich es nicht, die Klinke auch nur einen Millimeter zu bewegen, während Jip sie einfach heruntergedrückt bekam, als würde sie ihm keinen Widerstand entgegenbringen. Ich war ehrlich gesagt mehr als nur verwirrt. Ich fühlte mich plötzlich ausgeschlossen und fühlte mich wieder wie damals, als ich in meiner Schulzeit eine schwere Phase erlebt hatte, die mich bis heute geprägt hatte, die mich zu dem Mann gemacht hatte, der ich heute war und der ich wohl bis zu meinem Tod bleiben würde. Denn damals, als ich in Jips Alter war, hatte es einige Jungen gegeben, die alles, wirklich alles daran gesetzt hatten, mir übel mitzuspielen und mir das Leben so schwer wie möglich zu machen. Sie hatten mir auf der Straße aufgelauert, mich geschubst oder mir meine Schulhefte weggenommen und sie in den Fluss geworfen, nur damit ich dann schuldbewusst und um die richtigen Worte ringend vor meinem Klassenlehrer stehen musste, um diesem zu erklären, dass ich meine Unterlagen nicht bei mir hatte. Natürlich durfte ich niemals sagen, dass es die Jungen gewesen waren, die mich so fürchterlich ärgerten, da sie mir sonst noch mehr Leid zugefügt hätten. Und so erfuhr ich eine Art Ausgrenzung, wie ich sie niemals wieder hatte erleben müssen. Diese Zeit aber hatte mich gelehrt, zu mir zu stehen und mich von nichts und niemandem mehr in eine Ecke drängen zu lassen, in der ich nicht stehen wollte. So hielt ich es auch mit dem Zauberladen. Wenn der Besitzer nicht wollte, dass ich eintrat, dann eben nicht. Für nichts und niemanden auf der Welt würde ich deshalb anfangen zu betteln oder vehement an die Tür zu klopfen. Jip aber durfte eintreten. Einfach so. Hatte ich vielleicht etwas an mir, das den Besitzer störte? Fragte ich mich ehrlich und selbstkritisch. Konnte es sein, dass ich mich durch irgendein Verhalten unbeliebt gemacht hatte? Nun, ich konnte es nicht mit Bestimmtheit sagen und starrte deshalb nur zu meinem vor Freude strahlenden Sohn, der mir zunickte und rief: Papa, sieh doch, die Tür ist offen, wir können eintreten. Ja, aber, setzte ich noch an, um gleich darauf zu merken, dass ich gar kein passendes, überzeugendes Argument finden konnte, das den Wunsch von Jip, den Zauberladen zu betreten, außer Kraft setzen konnte. Wir können hinein, sagte er noch einmal mit vor Aufregung hell schimmernden Augen. Hinein, rief er dann noch einmal und ließ mir keine andere Chance, als ein missmutiges Nicken anzudeuten und meine gerade so glorifizierten Vorsätze über Bord zu werfen und meinem Sohn zu folgen. Natürlich versuchte ich mich irgendwie aus der Affäre zu ziehen und blieb, bevor ich einen Fuß über die Türschwelle setzte, noch kurz stehen, bevor ich Jip folgte. Mein Blick war nämlich, unabsichtlich, auf das Schaufenster gefallen. Hatte ich schon damals immer wieder einen bewundernden Blick auf das Sortiment des Ladens geworfen, so war ich jetzt komplett fasziniert. Ich sah in der Auslage ineinander verschlungene Eisenringe, die man, wenn man zaubern konnte, ohne aufzuschneiden, voneinander lösen konnte. Fingerhüte, in denen man seinen kompletten Finger verschwinden lassen konnte, waren ebenso zu sehen wie Zauberstäbe, mit denen man angeblich echte Blumen wie aus dem Nichts entstehen lassen konnte. Kugeln, die sich nur mit dem Zutun von echter Magie umeinander drehten. Kartenspiele, die einem die Zukunft voraussagen konnten oder so geschickt miteinander verwoben waren, dass man sie wie eine Buchseite umschlagen konnte. Es gab so viel Herrliches zu sehen, dass ich gar nicht anders konnte, als wieder in das kindliche Staunen zurückzufallen, in das auch ich gestürzt war. Alles, was ich dort im Schaufenster sah, waren genau die Tricks, die mich schon als Kind am meisten fasziniert hatten. Und es war eben genau diese Faszination, die mich jetzt zu Jip schauen und einen Schreck bekommen ließ. Er war bereits im Laden. Was? Schoss es mir plötzlich durch den Kopf, wenn die Tür wieder ins Schloss fiel und er drinnen war und ich draußen. Das wollte und durfte ich nicht zulassen, das würde mir Margaret niemals verzeihen. Auch, und da war ich mir sicher, wenn sie zuerst zwar gute Miene zum bösen Spiel machen und sich darüber freuen würde, dass unser Sohn so glücklich war. Aber wenn Jip in seinem Zimmer verschwunden war, würde sie wutschnaubend auf mich zukommen, ihren langen, schlanken Finger auf mich richten und fragen: »Wie konntest du nur?« Und ich? Ich würde nur dastehen, stammeln und nicht in der Lage sein, auch nur einen Augenblick einen klaren Gedanken zu fassen. Denn nichts verabscheute ich mehr, als die Wut meiner Frau zu spüren bekommen zu müssen. Deshalb machte ich einen eiligen Schritt nach vorne und rief: Jip, warte doch mal! Du kannst doch nicht einfach in den Laden laufen! Hey, hast du nicht gehört, was ich gerade eben gesagt habe? Jip aber antwortete mir nicht. Er war längst in die fantastische und unwirkliche Welt des Zauberladens getreten, stand nun mit offenem Mund im Eingangsbereich und kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und ich konnte ihn gut verstehen. Auch meine Kinnlade fiel nach unten, und ich blickte mich in dem sich unendlich weit erstreckenden Laden um, der überfüllt zu sein schien mit bis unter die Decke ragenden Regalen, die unordentlich beladen waren mit verschiedensten Dingen. Es war mir nicht möglich, wieder Herr meiner Sinne zu werden. Ich musste einfach dastehen und meinen Blick über die ganzen Kästen und Kartons schweifen lassen. Ich musste die Käfige betrachten, in denen die merkwürdigsten Tiere saßen und mich aus schwarzen Augen anstarrten und mich, wie ich glaubte, darum baten, sie freizulassen. Ich war noch nie zuvor in meinem Leben so fasziniert und glücklich zugleich gewesen. Alle Vorurteile, jeder eben noch gehegte Gedanke voller Groll fiel nun von mir ab, wie Wasserperlen von einer Lotusblüte. Plötzlich waren die Bilder von damals wieder da. Bilder, die mich in einer Zirkusmanege sitzend zeigten. Bilder, die ich längst in meinem Inneren als versiegt betrachtet hatte. Ich konnte ihn plötzlich wieder sehen, den hageren, blassen Mann mit dem weißen, viel zu großen Hemd, dem schlecht geschnittenen Anzug, aber den geschicktesten Fingern, die es in ganz London gab. Ich sah ihn wieder, wie er Hasen herbeizauberte, wie er ein einfaches Tuch in der Luft schweben ließ oder Milch in seine Hose verschwinden ließ, ohne dass sie den Stoff seiner Beinkleider durchnässte. Ich konnte ihn wieder sehen, wie er durch das Publikum wanderte, Münzen hinter Ohren hervorholte oder Selleriestangen aus den Nasen der vor Begeisterung quietschenden Jungen zog. Er war ein echter Zauberer gewesen. Mr. Galladini. Und so, wie ich damals in vorderster Reihe gesessen hatte, den Mund vor Freude weit geöffnet, so ertappte ich mich auch jetzt wieder in eben jener Pose. Ich war wieder 7 Jahre alt und hatte vom Leben nichts anderes zu erwarten, als von ihm unterhalten zu werden. Ich schluckte, als ich die Hand hob und nach der Schulter meines Jungen greifen wollte, um mich an ihn heranzuziehen, damit er nicht, wie von der Tarantel gestochen, losstürmte und durch die endlosen Gänge des Zauberladens stürmte und sich schließlich in ihnen verlor. Aber hätte ich es ihm verdenken können? Niemals. Denn wenn ich ehrlich war, und das war ich meistens, hätte ich dem Impuls ebenfalls gerne nachgegeben und mich in den Bildern meiner Kindheit verloren. Zweites Kapitel. Hast du das gesehen, Papa? Riss Chip mich aus meinen Gedanken, während ich weiterhin versuchte, das innerlich in mir lodernde Gefühl der kindlichen Zufriedenheit zu bewahren. Hier gibt es magische Kugeln, mit denen man in die Zukunft sehen kann. Chip, sagte ich leise, mir bewusst, dass hier irgendetwas nicht stimmen konnte. Lass uns wieder auf die Straße zurückgehen. Während ich das sagte, spürte ich selber ein solch großes Unwohlsein in mir, dass ich mich dafür am liebsten geohrfeigt hätte. Aber warum auch immer, beschlich mich in all meiner kindlichen Faszination auch eine erwachsene Skepsis, die mich davor zu warnen schien, dass man hier nicht nur sein Glück finden würde. Dass man hier, wenn man unachtsam war, etwas verlieren konnte, das einem unendlich wichtig war. Deshalb ergriff ich die Hand meines Kindes und versuchte, ihn von dem Regal wegzuziehen, vor dem er mit offenstehendem Mund verharrte und sich jedes einzelne Utensil wie unter einem Mikroskop anschaute. Er widersetzte sich mir, so wie es überhaupt nicht seine Art war, und nahm seine Hand aus meiner. Die andere streckte er nach dem Regal aus und lächelte mich versonnen an, als er auf einen Zauberkasten zeigte, der alleine durch seine Werbung schon versprach, alle Wünsche, die ein Kind nur haben konnte, erfüllen zu können. Chip, sagte ich noch einmal, dieses Mal aber mit ernster und fester Stimme, und wollte ihn an mich heranziehen, als ich plötzlich zusammenzuckte, als wäre ein Blitz neben mir in den Boden eingedrungen. Womit kann ich dienen? Wollte plötzlich eine Stimme hinter mir wissen und ließ mich auf dem Absatz herumfahren. Ich blinzelte erschrocken, stammelte etwas Unverständliches und konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch so aussehen konnte wie der Mann, der gerade vor mir, offensichtlich wie aus dem Nichts, erschienen war. Das eine Ohr war so lang, dass es ihm beinahe bis zur Schulter reichte, während das andere klein wie ein Rosenkohl war. Das Kinn, ebenfalls unnatürlich lang, lief spitz zusammen und erinnerte mich spontan an einen getragenen, alten Schuh. Hinzu kam noch, dass er unnatürlich blass, beinahe fahl wirkte, als wäre er gerade aus dem Grab gestiegen. Andererseits, und das verwunderte mich sehr, hatte er etwas an sich, das eine solche Freundlichkeit ausstrahlte, dass ich meine eben noch beschriebene Verwunderung schnell abstreifen konnte, um meinerseits ein freundliches und ehrliches Lächeln auf die Lippen zu legen. »Ich habe Sie gar nicht kommen gehört«, sagte ich zu meiner Entschuldigung und nahm den Hut von meinem Kopf. »Entschuldigen Sie bitte.« »Sie müssen sich doch nicht entschuldigen, nur weil Sie sich der Faszination meines Ladens hingegeben haben«, meinte der Mann, legte dann den Finger gegen das Kinn und fragte noch einmal. »Was darf es denn sein?« »Etwas Einfaches«, sagte ich und zog Jip zu mir heran, um ihn an mich zu drücken. »Kleine Zaubertricks.« »Geschicklichkeit für die Hände? Etwas Mechanisches? Oder soll es eher für einen unterhaltsamen Abend im Salon dienen?« wollte der Mann wissen und hatte dabei ein so merkwürdiges und hintergründiges Lächeln, dass ich versucht war, einen Schritt zurückzumachen, um ihn noch einmal ganz genau zu betrachten. »Etwas Lustiges«, sagte ich unbeholfen und machte große Augen, als der Mann plötzlich hinter mein Ohr fasste, eine glattpolierte leuchtende Kugel unter meine Nase hielt und unschuldig meinte, »So etwas vielleicht? Oder lieber die hier?« Damit griff er sich an den Hals und holte eine zweite Kugel hervor. Natürlich hatte ich solche Kunststücke schon mehr als einmal gesehen, mich aber immer gefragt, wie die Zauberer es taten. Das hier aber war so, als entstehe die Kugel wirklich aus dem Nichts heraus. Es war keine menschliche, sinnestäuschende Geste mit dabei gewesen. Ich schluckte und sah dann mit Erstaunen, wie der Mann sich zu Jip herunterbeugte, ihm den Kopf tätschelte und eine weitere Glaskugel hervorzog. »Gefällt es dir nicht?«, wollte der Mann von Jip wissen. Dieser aber machte nur einen Schritt zur Seite, fasste hilfesuchend nach meiner Hand und schien die Sicherheit, die er eben noch so vehement abgelehnt hatte, nun auf einmal wertzuschätzen. Ich, ganz der sich für seinen Sohn einsetzende Vater, versuchte etwas Irdisches in dieses Gespräch zu bringen und fragte deshalb, »Was soll denn so eine Kugel kosten?« »Die sind gratis«, entgegnete der Zauberer und lächelte mich so seltsam an, dass ich glaubte, er wolle mich fressen. »Gratis? Für solche Zaubereien berechnen wir nichts. Das wäre doch nicht fair«, erklärte er mir und zog dann eine Kugel aus seinem Mund, um sie Jip anzubieten. »Such dir nur eine aus. Wir beziehen sie ja schließlich auch umsonst. Was wären wir denn für ein Laden, wenn wir mit etwas Geld verdienen würden, das wir umsonst bekommen? Hast du zufällig meine Kugel gesehen?« fragte er dann unverhofft, klopfte gegen die Taschen seiner Anzugsjacke, um schließlich die Hände in den Hosentaschen zu versenken. Anschließend schaute er verschmitzt grinsend zu Jip und hob seinen ungewöhnlich langen und dünnen Finger. »Du hast sie doch nicht etwa in deiner Hosentasche verschwinden lassen, oder?« »Nein«, rief mein Junge, schüttelte den Kopf, griff dann aber doch, ganz einem Impuls folgend, in die Tasche seiner Hose und machte ein erstauntes Gesicht. »Doch. Siehst du, du kannst schon zaubern«, antwortete der Mann lachend und legte die Kugel, die Jip ihm mit weit aufgerissenen Augen gab, auf den Ladentisch, um nun zwinkernd zu sagen, »Wir beziehen diese Artikel nur auf diese Art und Weise. Praktisch, nicht wahr?« »Besser als zu einem großen Kontor gehen zu müssen«, meinte ich unecht lachend, beinahe so, als erzähle dir ein Mensch einen Witz, der alles andere als witzig war und man doch verpflichtet war, zu lachen. »Und doch bezahlen wir sie, aber nicht so viel, wie die Leute meinen. Unsere größten Tricks und unsere Bedürfnisse, die den normalen Tag betreffen und andere nützliche Dinge, beziehen wir hier aus diesem Hut.« Er schaute mich kurz an, nickte und erklärte mir dann, »So leid es mir tut, aber es gibt kein Kontor, von dem wir unsere Artikel beziehen, Sir. Nicht für echte Zaubertricks. Haben Sie nicht unser Firmenschild gesehen?« machte nun auch ich, weil ich fand, dass diese Unterhaltung plötzlich eine Richtung einschlug, mit der ich nichts anfangen konnte. Weshalb ich auch zu dem Verkäufer schaute, die Schulter zuckte und dann den Kopf schüttelte. »Nein, habe ich nicht.« »Dann müssen Sie wirklich aufmerksamer werden«, sagte der Mann und schüttelte tadelnd den Kopf. »Denn dort steht ganz offen und für jedermann deutlich lesbar, der echte Zauberladen.« »Das muss ich leider übersehen haben«, gab ich schuldbewusst zu. Der echte Zauberladen, wiederholte der Mann, um sich dann an Jip zu wenden und zu meinen, nur Kinder der wirklich guten Sorte kommen hier herein. Andere wollen wir hier gar nicht sehen. Ich schmunzelte. Hatte er also doch bemerkt, was für ein fantastisches Kind mein Jip ist, ging es mir mit väterlichem Stolz durch den Kopf. Im gleichen Moment aber, als ich schier vor Stolz platzen wollte, hörten wir plötzlich das Ziehen und Zerren an der Türklinke des Ladens und wir alle drehten die Köpfe zum Eingang. War das Ziehen eben noch behutsam gewesen, so wurde es nun drängender, lauter und deutlich wilder. »Ich will da rein, Daddy«, schallte uns die dumpfe Stimme eines Kindes an die Ohren, dem man anhören konnte, wie wenig Geduld es hatte. »Jetzt, sofort!« »Es ist aber geschlossen«, sagte der Vater entschuldigend, der sich als dunkler Schatten vor dem Schaufenster abzeichnete. »Ist er nicht?« »Ist er doch, und jetzt komm weiter, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, sagte der Vater ungehalten und zerrte den Jungen mit, dessen Gesicht, ganz im Gegensatz zu dem seines Erzeugers, sich deutlich sichtbar am Fenster zeigte. Ein unsympathisches, aufgedunsenes Gesicht, dessen Ausdruck das sagte, was man beim Betrachten empfand. Egoistisch, laut und auf nichts anderes als auf sich selbst bezogen. Aber ebenso schnell wie das Gesicht vor dem Fenster aufgetaucht war, war es auch schon wieder verschwunden. Nur das Heulen des Jungen war noch zu hören, während er von seinem Vater unsanft weitergezogen wurde. »Wie machen Sie das?«, wollte ich wissen und starrte zu der Tür, die sich nicht hatte öffnen lassen. »Zauberei«, entgegnete der Mann knapp und ließ mich ihn wieder verwirrt anschauen. Aus den Fingerkuppen, beinahe so, als wären sie Feuerzeuge, schossen plötzlich Funken hervor, die kurz darauf in der Luft zerplatzten und einen Sternenregen zu Boden rieseln ließen. »Wolltest du nicht?«, suchte ich die rechten Worte, da mir der Trick doch recht merkwürdig erschienen war. »Eine Schachtel Kauf mich und überrasche deine Freunde kaufen?« »Ja«, sagte Jip heiser und fasste sich dann im selben Augenblick an die gleiche Hosentasche, aus der er eben noch die Zauberkugel gezogen hatte. »Da ist sie ja«, meinte der Mann, legte den Kopf schief und zischte mir entgegen. »Zauberei«, was ich ihm langsam aber sicher auch abzunehmen begann. Denn während das immer größer werdende Paket aus Jips Hose hervorkam, griff der Mann sich wieder in den Mund und holte dort einen Faden hervor, den er um die Zähne gewickelt zu haben schien. Im nächsten Augenblick griff er in seine hintere Hosentasche, holte dort Papier hervor und wickelte die Schachtel fachmännisch ein. Dann, als habe er uns noch nicht genug mit seinem Können beeindruckt, hob er plötzlich den rot wie Wachs schimmernden Finger, schnaubte eine kurze Flamme aus der Nase darüber und drückte dann einem Siegel gleich das Emblem auf die Verpackung und reichte es anschließend meinem Jungen. »Das Zauberei gibt es geschenkt dazu«, meinte er, während er die Hand einmal von innen nach außen drehte und es Jip gab. Während mein Junge das Zauberei betrachtete und es zwischen den Fingern hin und her drehte, fixierte der Mann mich mit seinem Blick und grinste mich frech an. Beinahe so, als habe er nur darauf gewartet, dass ich plötzlich zusammenzuckte und nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte. Langsam, als wäre alle Geschwindigkeit aus meinem Körper gewichen, hob ich die Hand, schluckte kurz und konnte einfach nicht begreifen, dass ich ebenso etwas wie Vogelkrallen gespürt hatte, die durch mein Haar und in meine Haut gedrungen waren und einen sanften, aber auszuhaltenden Schmerz in mir ausgelöst hatten. »Sie haben ihn«, meinte der Ladenbesitzer lachend, griff nach meinem Hut und drehte ihn nach außen. »Sie hätten mir doch sagen können, dass Sie Tiere mögen. Davon haben wir eine ganze Menge hier.« »Tiere?«, fragte ich staunend und konnte nicht glauben, was der Mann nun alles aus meinem Hut hervorholte. Zwei oder drei Eier, eine weitere Glaskugel, ein Kartenspiel, mehrere fein gearbeitete Zinnsoldaten, ein beachtlich dickes Buch, das nie und nimmer in meinem Hut hatte versteckt sein können, und doch holte er Dutzende von anderen Gegenständen hervor und lachte, als er meinte, »Die Vögel brüten echt die wundersamsten Dinge aus«, ohne dabei verlauten zu lassen, ob er damit das Tier oder mich meinte. Danach begann er damit, unendlich viele Bahnen Papier aus dem Hut zu ziehen und war schon von einem ganzen Haufen bedeckt. Seine Stimme, eben noch deutlich und klar zu hören, wurde nun dumpfer und war dann schließlich nur noch ein Flüstern. »Keiner von uns weiß, was der äußere Schein eines menschlichen Wesens verbergen kann, Sir. Sind wir nicht alle nur polierte Steinchen, die sich irgendwann zu einem schön aufgerichteten Grabstein aufrichten?« Dann war plötzlich Stille. Nichts war mehr zu hören. Nach gut einer Minute, die Chip und ich schweigend und verwundert dagestanden hatten, fragte ich: »Sind Sie jetzt mit meinem Hut fertig, Sir? Und können Sie mir bitte die Rechnung erstellen? Ich möchte Ihnen schließlich nicht schuldig bleiben.« Aber ich bekam keine Antwort. Verwirrt fragte ich deshalb noch einmal: »Sir?« »Vielleicht hat er sich ja unter dem Ladentisch versteckt«, vermutete Chip und ließ mich anerkennend nicken. Als ich mich in Bewegung setzte, um den Tisch herumzukommen, schien es so, als würde dieser plötzlich immer länger und länger werden. Und je schneller ich ihn zu umrunden versuchte, umso schneller wuchs er. »Hier hält mich doch jemand zum Narren«, rief ich beleidigt und schnaufte ärgerlich, als ich Chip rufen hörte: »Der Laden ist einfach fantastisch.« »Das ist er«, sagte ich mit einer Freude, die ich bei dem Spiel, das man hier gerade mit mir zu spielen begann, empfand. Trotzdem wollte ich, da die Zeit langsam aber sicher gekommen war, den Laden wieder zu verlassen, nun auch den Heimweg antreten. Chip aber, ganz der Faszination des Ladens ergeben, rief ausgelassen: »Da hinten ist er ja!« »Ich habe nur Pussy gesucht«, rief der Mann uns winkend zu und schien unendlich weit weg von uns zu sein. Was nicht möglich war, denn der Zauberladen war ja nicht sonderlich groß, auf jeden Fall nicht in dem Augenblick, als wir eingetreten waren. Da war er mir sogar eher eng erschienen. So, als habe man nicht genügend Platz für die ganzen zum Verkauf stehenden Artikel. Jetzt aber, wo ich stehen blieb, sah ich den Mann hunderte Schritte von mir entfernt vor einer großen, eisenbeschlagenen Tür stehen, ein weißes Kaninchen auf dem Arm. »Ich dachte mir, Sie würden vielleicht gerne einmal unser Magazin sehen, Sir. Es ist ein Erlebnis, und dafür stehen wir mit unserem echten Namen.« »Oh ja«, rief Chip und war dem Mann schon entgegengeeilt. Dieser wiederum lachte, ließ den Hasen im Nichts verschwinden und breitete die Arme aus, als wolle er meinen Jungen auffangen. Ich wiederum ging nur langsam und vorsichtig auf die große Tür zu. Ich wollte alles andere als ein Spielverderber sein, aber das Gefühl, von hier weggehen zu müssen, war so groß in mir, dass ich mehr zu Chip als zu dem Ladenbesitzer sagte: »Wir haben aber leider kaum noch Zeit.« »Wie wunderbar, dann haben Sie ja noch welche, um hier zu bleiben.« Mit diesen Worten öffnete er die Tür und ließ uns in eine überdimensional große Halle gehen. Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich so viele in Reih und Glied stehende und doch kreuz und quer aufgestellte Regale gesehen. Ein purpurfarbenes Licht strahlte von der Decke und beleuchtete ein kleines Rondell, in dem sich allerhand unterschiedliche Spielzeuge befanden. Spielzeuge, die sich von ganz alleine bewegten. Und schon war Chip auf ein Holzpferd zugelaufen, das unentwegt freudige Wirrlaute ausstieß und einen Buckel machte, als freue es sich darüber, über die freie Prärie zu laufen. Mich hingegen erschreckte ein kleiner roter Körper, der geradewegs auf mich zugeflogen kam. Ein hässliches Geschöpf mit spitzen roten Ohren und einer kleinen Forke in der Hand kam geradewegs auf mich zugeflogen. Es schrie seinen Hass auf alle Menschen mit einem Quietschen heraus und hätte mich bestimmt angegriffen und gestochen, wenn der Ladenbesitzer nicht die Hand ausgestreckt und das kleine rote Teufelchen eingefangen hätte. Erschrocken starrte ich ihn an und war sehr froh darüber, dass Chip das flatternde Vieh nicht gesehen hatte. »Ich hoffe, solche Geschöpfe sind hier nur selten bei Ihnen zu finden.« »Nie«, sagte der Mann. »Wir haben nur eine Qualität, und zwar die beste. Ich vermute eher, dass Sie diesen Schlingel hier mitgebracht haben.« Bevor ich protestieren konnte, sprach der Ladenbesitzer weiter: »Die meisten Menschen wissen einfach nicht, was sie alles so mit sich herumtragen.« Bevor ich etwas erwidern konnte, hörte ich meinen Jungen vor Freude schreien und rufen: »Sieh dir das einmal an, Daddy!« Er hatte ein Schwert aus Holz in der Hand und tat jetzt so, als würde er gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfen. Dabei zog die Klinge einen schimmernden Schleier aus zu Boden fallenden Sternen in den Farben des Regenbogens hinter sich her. »Ein Zauberschwert«, erklärte der Mann und lächelte. »Es schneidet nicht in die Finger, biegt sich nicht und zerschlägt keine auf dem Sekretär stehenden Vasen. Außerdem macht es einen unbesiegbar, auf jeden Fall gegen Rüpel unter 18 Jahren.« »Oh Mann«, freute sich Chip und starrte zu der plötzlich vor ihm stehenden Ritterrüstung. »Hält sogar Drachenfeuer stand.« »Daddy!« »Ich, also...« »Nein, nein, nein«, rief der Ladenbesitzer schmunzelnd, nahm Chip freundschaftlich das Schwert aus der Hand und wedelte damit, als wolle er einen aufdringlichen Freund wegschicken, die Ritterrüstung fort. »Das falsche Jahrhundert. Es gibt ja heute gar keine Drachen mehr.« Ich wollte gerade etwas in der Richtung sagen, dass der Ladenbesitzer meinem Jungen doch bitte nicht solch einen Unsinn erzählen sollte, als ich plötzlich einen heißen Stich der in mir brennenden Eifersucht spürte. Zuerst dachte ich, mich geirrt zu haben. Dann aber sah ich, wie Chip nicht nur auf mich zukam und nach meiner Hand griff, so wie er es sonst immer tat, sondern die des Zauberers nahm und sich von ihm durch die ungewöhnlich große Halle führen ließ. Ich wollte Chip gerade rufen und ihn endlich dazu bringen, zu mir zurückzukommen, als ich bemerkte, dass die beiden sich ausgesprochen gut verstanden. Sie tuschelten und flüsterten miteinander, wie Chip es sonst nur mit meinem Bruder tat. Ja, er lachte sogar mit ihm, als würde er mit seinem Onkel irgendwelche Streiche aushecken, deren Ergebnis meistens darin endete, dass Chip Ärger bekam und mein Bruder von meiner Frau ermahnt wurde, dem Jungen nicht so einen Blödsinn beizubringen. Nur, dass die beiden hier sich keine Scherze ausdachten, sondern eine kleine Eisenbahn dazu brachten, durch die Luft zu fahren, ohne Rauch zu verursachen, geschweige denn auf den Schienen zu bleiben. Auch weitere kleine Zauberstücke vollführten sie, die mich in Erstaunen versetzten. Sie kümmerten sich auch um eine Schachtel, in der marschierende Soldaten eingeschweißt waren. »Darf ich wirklich?«, hörte ich Chip fragen. »Natürlich«, ermutigte der Ladenbesitzer meinen Jungen und ließ mein »Wir müssen jetzt gehen« im Nirgendwo des Zauberladens verschwinden. »Oh Mann«, hörte ich Chip rufen, als er den Deckel der Schachtel abnahm und etwas sagte, das ich nicht verstand, da ich zu weit weg war. Was seine Worte aber bewirkten, war unbeschreiblich. Plötzlich, als wäre Leben in die Soldaten gefahren, erhoben sie sich, kletterten über den Rand und marschierten, wie es eben noch auf der Verpackung gestanden hatte, durch das Magazin. Sie sangen dabei ein fröhliches Lied und verharrten sofort, als Chip ihnen etwas zurief. »Bravo«, rief der Ladenbesitzer, klatschte in die Hände und machte Chip dadurch das größte aller Komplimente, was mich wiederum mitten ins Herz traf. Drittes Kapitel. Während die Soldaten nun nach und nach wieder in die Schachtel zurückgelegt wurden, stand der Ladenbesitzer auf, machte eine kreisende Handbewegung und hielt dann, sauber verpackt mit einer bunten Schleife versehen, das Paket in der Hand und reichte es meinem Sohn. Dieser wiederum, noch immer ganz hin und weg davon, dass er nun selber seine Zauberkunst einmal unter Beweis hatte stellen dürfen, schaute sich nur mit leuchtenden Augen im Magazin weiter um. Auch ich konnte mein Staunen nicht mehr verbergen. Obwohl ich zu dem Zauberer gehen wollte, um ihm zu sagen, dass wir die letzten Spielzeuge gekauft hatten, fiel mir auf, wie wundersam hier alles war. Natürlich war es mir auch schon vorher aufgefallen, was es für merkwürdige optische Täuschungen hier gab. Aber nun, als ich auf den Ladenbesitzer zuging, wurde mir bewusst, in was für einer merkwürdigen und fantastischen Welt ich mich hier gerade befand. Unter der Decke schwirrten Flugzeuge herum, durch die Regale fuhren Züge und in der Ferne sah ich aus einer Wasserfontäne eine Meerjungfrau steigen. Und alles war in so einem perfekt aufeinander abgestimmten Chaos versunken, dass ich gar nicht anders konnte, als still und staunend dazustehen und zu hoffen, dass wir unseren Weg wieder sicheren Fußes hier herausfanden. Jetzt sah ich, wie Chip geradewegs auf ein in einem Bogen gebautes Regal zulief und anfing, alle Schachteln und Pakete neugierig anzufassen und einige davon sogar herauszuziehen. »Chip«, rief ich, die Hand erhoben, um ihm die Dringlichkeit meiner Worte deutlich zu machen. »Jetzt ist es gut.« Oh, Papa! Wir müssen nach Hause, sagte ich. Und wir müssen endlich bezahlen. Aber nicht doch, erwiderte der Ladenbesitzer lachend und wuchs plötzlich neben mir aus dem Boden, als habe er auf einer mechanischen Vorrichtung gestanden, die ihn nun durch die Bewegung von Kolben und Dampfdruck in die Höhe schob. Haben Sie doch noch etwas Spaß, junger Mann. Mit diesen Worten reichte er mir das verschnürte und eingepackte Paket der marschierenden Soldaten und ließ mich einen verwunderten Blick auf die Adresse werfen. Der Atem wich mir von den Lippen. Ich spürte, wie mir die Farbe aus dem Gesicht wich und dass meine Knie anfingen, weich zu werden. Das konnte und durfte es nicht geben. Nicht ein Sterbenswörtchen hatte ich in dieser Richtung verlauten lassen, und jetzt musste ich doch ein fein säuberliches und mit geschwungener Handschrift versehenes Adresskärtchen betrachten, auf das detailgenau unsere Anschrift eingetragen war. Verwirrt darüber blinzelte ich mehrere Male und wollte gerade zum Sprechen ansetzen, als der Ladenbesitzer meinte: Magie! Aber das kann doch alles nicht sein, rief ich aus und wollte zu meinem Jungen eilen, um diesen endlich aus dem Laden zu bekommen, ohne dass es negativ klingen sollte. Das Gefühl, das mich als liebender und zuvorkommender Vater ereilte, war so mächtig und bestimmend, dass ich gar nicht mehr anders konnte, als zu versuchen, endlich meinen Weg nach Hause anzutreten. Jip aber war da ganz anderer Meinung. Er hatte gerade einen anderen Mann entdeckt, der zwischen den Gängen entlang schlenderte, mal hier und mal dorthin mit der Hand durch die Luft wischte und ein Paket nach dem anderen auf dem sowieso schon erheblich angewachsenen Kartonstapel platzierte. Als wäre es das Einfachste auf der Welt, hatte der Gehilfe des Ladenbesitzers angefangen, die Pakete herumzubalancieren und scheute sich nicht, auch noch zwischen die einzelnen Kartons andere Spielzeuge zu platzieren. So lag ein Zauberkasten auf einer Glaskugel, auf der wiederum thronte ein kleiner roter Kobold, dessen Augen Funken sprühten, und auf dessen Zipfelmütze aber ein weiteres Paket gestapelt wurde, dessen Ausmaße so groß waren, dass es nicht einmal in den Gang hineinpasste. Trotzdem fiel nichts herunter. Alles blieb genau dort, wo es sein sollte, und zeigte mir, wie verrückt das alles hier war. Ich schluckte, als ich Jip noch einmal rief, und er erst nach dem dritten Rufen zögerlich auf mich hörte. »Papa«, sagte er und war versucht, was ich ganz deutlich sah, mit dem Fuß aufzustapfen. »Wir müssen jetzt los.« »Dann haben Sie also alles gesehen, was Sie sehen wollten?« fragte mich der Ladenbesitzer und lächelte mich so freundlich und ehrlich an, dass ich schon wieder ein schlechtes Gewissen bekam. Doch als Jip auf den Mann zuging und wieder nach dessen Hand greifen wollte, nickte ich bestimmend und sagte, ohne meinen Groll aus der Stimme fernhalten zu können: »Wir haben alles gesehen.« »Dann kommen Sie«, meinte der Ladenbesitzer und war offensichtlich noch nicht einmal verwundert darüber, dass ich mich zwischen ihn und meinen Sohn zwängte und anstatt seiner die Hand von Jip ergriff. »Was schulde ich Ihnen?«, wollte ich wissen, mit der Hand nach meiner Brieftasche greifend. »Ich schicke Ihnen die Rechnung.« »Meine Adresse haben Sie ja«, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen und versuchte, irgendeine Regung in dem Gesicht des Mannes festzustellen. Dieser aber lächelte weiterhin fröhlich und vergnügt in meine Richtung und baute sich dann vor der Tür auf, die wir gerade passieren wollten. »Es war mir eine Freude«, sagte er zum Abschied und nickte mir zu, als wäre er ein alter Freund, der sich darauf freute, Jip und mich schon demnächst wiederzusehen. »Und eine Ehre, dich kennengelernt zu haben, Jip.« »Darf ich wiederkommen?«, fragte mein Junge unverblümt und ließ mich verlegen lächeln, was ich dem Ladenbesitzer aber gar nicht so gerne hatte zeigen wollen. Dieser aber, ganz in seinem Element, überspielte meine Skepsis, indem er zweideutig sagte: »Wenn du meinen Laden denn wiederfindest?« »Na klar«, rief mein Junge vor Freude aus und schaute sich dann verwundert um, da weder ich noch der Zauberer die von ihm ausgesuchten Pakete trugen. »Wo sind denn die Zauberkästen?« »Zu Hause«, versicherte der Ladenbesitzer mit einer wegwerfenden Handbewegung und ließ mich skeptisch zu ihm schauen. »Zu Hause?«, fragte ich. »Zu Hause«, versicherte er mir und drängte uns nun, beinahe so, als wolle er uns plötzlich loswerden, hinaus. Ich habe doch noch nicht bezahlt, sagte ich noch, als ich schon über die Türschwelle getreten war, meine Geldbörse wieder in der Hand, ohne dass der Ladenbesitzer auf meinen Einwand einging. Die Rechnung schicke ich Ihnen bei Gelegenheit zu, hörte ich ihn noch sagen, bevor die Tür endgültig ins Schloss fiel. Ich machte schnell einen Schritt nach vorne und sagte dann, während ich nach der Türklinke griff, »Aber ich würde jetzt gerne sofort«, um dann abrupt abzubrechen. Verwunderung und Verwirrung bemächtigten sich meiner und ließen mich zweifelnd auf meine Hand schauen, die noch immer die Türklinke umschlossen hielt. Ich drückte sie herab, ohne dass sie sich herunterdrücken ließ. Obwohl ich anfing, mein ganzes Gewicht auf die Klinke zu verlagern, ließ sie sich einfach nicht mehr bewegen. Beinahe so, als wäre plötzlich ein schwerer Bolzen in ihr angebracht, der verhindern sollte, dass man auch nur einen kleinen Spielraum an Bewegung in die Mechanik brachte. »Das gibt es doch nicht«, meinte ich kopfschüttelnd und starrte auf die verschlossene Tür. »Komm schon, Daddy«, drängte mich Chip, der gar nicht verwundert oder gar verärgert wirkte, weil wir nicht wieder in den Laden hineingehen konnten. Er schien sich eher darauf zu freuen, endlich nach Hause zu kommen, um seine neuen Zauberkunststücke ausprobieren zu können. Viertes Kapitel. Der Besuch im Zauberladen lag nun schon etliche Monate zurück, und bis heute wusste ich nicht genau, was ich davon halten sollte. So wie der Ladenbesitzer gesagt hatte, waren die Pakete wirklich da gewesen, als wir mit einem fröhlichen »Hallo« nach Hause gekommen waren und wir von meiner Frau überschwänglich und liebevoll begrüßt wurden. Auf meine Frage »Ist ein Kurier da gewesen?« antwortete sie mir mit einer in Falten gelegten Stirn. »Ein Kurier? Erwartest du den Post, mein Schatz?« »Ja«, bestätigte ich nickend, und hatte schon den Triumph feiern wollen, dass der gute Mann uns gehörig zum Narren gehalten hatte, als ich von oben, aus Chips Zimmer, einen Jubelschrei hörte. Sofort war ich hinauf in sein Zimmer geeilt, schaute ihn fragend an und starrte dann verwirrt auf die unzähligen Kartons und Pakete, die wir allesamt im Zauberladen gekauft hatten. »Es ist wirklich alles da«, rief Chip und hatte schon gleich darauf angefangen, die Sachen auszupacken und damit zu spielen. Und auch heute noch, so viele Monate später, zog er sich begeistert auf sein Zimmer zurück und tauchte ganz in die merkwürdigen Spielereien ein, die wir damals erworben hatten. Dabei murmelte er unablässig und immer wieder geheimnisvoll klingende fremdländische Wörter und schien wirklich daran zu glauben, dass er damit Dinge in Bewegung setzen oder auch zum Stillstand bringen konnte. Natürlich war ich mir sicher, dass er es nicht konnte. Auch wenn ich mich freute, dass er eine solch überschäumende und lebhafte Fantasie hatte, die es ihm im späteren Leben bestimmt erleichtern würde, mit der kalten und grausamen Realität unserer Welt klarzukommen. Und doch, manchmal, wenn ich alleine war und meine Frau sich nicht mit mir unterhielt oder ein Freund zu Besuch war, um mit mir den Tag zu verbringen und Chip ebenfalls zu Hause war, glaubte ich, das kleine Trappeln von in Reih und Glied marschierenden Spielzeugsoldaten zu hören. Ich hatte mich bisher nur einmal kurz in Chips Zimmer geschlichen und dort einen flüchtigen Blick auf seine Spielsachen geworfen. Dort, wo er gesessen hatte, mir den Rücken zugewandt, war ich mir sicher gewesen, gesehen zu haben, wie einer der Zinnsoldaten nach einem magischen Wort erstarrte, kurz auf seinen Beinchen stehen blieb und dann rücklings zu Boden fiel. Ganz so, als wäre er mitten in der Bewegung erstarrt. Konnte das wirklich sein? Ich weiß es nicht. Immer wieder schossen mir bei diesen Gedanken die Worte des Ladenbesitzers durch den Kopf. Das ist echte Magie. Was aber hatte er damit genau gemeint? Was hatte er mir mit diesen Worten sagen wollen? Mir selber blieb es ein Rätsel, das gebe ich gerne zu. Ebenso wie es mir ein Rätsel blieb, wann ich die offene Rechnung bezahlen sollte. Denn bis heute, bis zu diesem Tag, hatte ich keine bekommen. War es also doch alles nur Magie gewesen?